C3. Guten Tag. Guten Tag. Ich heiße Maria Burkowna. Entschuldigung, können Sie das bitte buchstabieren? M-A-R-I-Y-A B-O-R-K-O-W-N-A. Woher kommen Sie, Frau Burkowna? Ich komme aus der Ukraine, aus Kiew. Wie alt sind Sie? Ich bin 42 Jahre alt. Wie ist Ihre Adresse? Lachnerstraße 44, 80639 München. Und Ihre Telefonnummer? 089-417-47566. Danke.